Aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Eine gastliche Aufnahme von Allah. Was bei Allah ist, ist besser für die Gütigen.